Cajun-Musik der 90er Jahre von Zachary Richard. Der von den Kennern schon gar nicht mehr zum eigentlichen Kern gezählt wird, weil er das Crossover ihrer Meinung nach zu weit getrieben hat. Mit Bläsersätzen und der Rockmusik angepasst. Und doch hat dieser Zachary Richard erheblich zur internationalen Popularisierung der Musik aus den Louisiana-Sümpfen beigetragen. Doch mindestens ebenso auch Bo Jock, der Meister des Zydeco der 90er Jahre, der immerhin die Balance zwischen Tradition und Moderne so weit halten konnte, dass ihn auch die Sumpfbewohner akzeptieren, ja sogar schätzen. Oh, knock a dog, sashay and don't burn no. somebody help me get rid of these roaches. You shouldn't leave your food out on the table overnight. Why? You know in this city, the roaches will get it. Roaches, roaches, Zweimal Bojok, zum Schluss mit dem Klassiker Dambala. Und dazwischen hatten wir eine weitere moderne Zydeco-Formation der 90er Jahre, die Zydeco Force. Die Tradition der Swamp-Musik ist fast immer auch eine Familientradition und so verwundert es nicht, wenn mit Chris Ardoin nun ein Enkel der Legende Amédée Ardoin auftaucht. Jenes Ardoin, der bis zu seinem Tod 1941 die Grundlagen der Swamp-Musik geschaffen hat. Sowohl was die Instrumentierung und die Stilistik, aber auch die Partyfunktion anbelangt. Und Akkordeonspieler und Sänger Chris Ardoin ist nicht der Einzige, der die Familientradition aufrecht erhält. Sein Bruder Sean spielt das Schlagzeug und seine Schwester Erika macht Backing Vocal und besorgt die Arrangements. Black Cadillac. feeling all right. Let me hear you say yeah. Let me hear you say yeah. Chris A. Dolan und seinen Geschwistern hörten wir mit der Mamu Perri Band, eine weitere Gruppe mit großer Familientradition. Besonders interessant aber ist die Keith Frank Band, die wir zum Schluss gehört haben. Der 22-jährige Keith zählt zu den vielversprechenden Vertretern der neuen Zydeco-Generation. Er und seine Schwester Jennifer am Bass und als Background-Sängerin sowie sein Bruder Brad am Schlagzeug spielen alle drei auch noch in der Band des Vaters, Preston Frank. Familien bestimmen die Musik in den Sümpfen des Mississippi-Mündungsdeltas. Aber welche Rolle spielen die Frauen? Antwort: dieselbe wie überall im Bereich der populären Musik. Ein paar wenige haben als Sängerinnen den Durchbruch im Bereich von Zydeco und Cajun-Musik geschafft. Die hoffnungsvollste scheint die 23-jährige Rosie Ledet zu sein, die auch Akkordeon spielt und die lange den Zydeco überhaupt nicht mochte, bis sie beim ersten Besuch eines Tanzfestes überzeugt wurde. sister said, crevice avec un bottle. De bonne recette pour les chevrets, et ça c'est pas tout. Patate douce, du couscous, un sirop doux. Du bon boudin, on a pas fait sur les bayous. Jambalaya, des wakas, gumbo filet. Car ce soir, les bons cadets vont bien s'amuser. La musique joue. Beaucoup pour des petits filets. On danse un tas, ça fait drei Damen aus der Cajun-Szene. Nach Rosie LeDay hörten wir noch Nancy Tapp Martell und zum Schluss Miss Anne Goodley. Weiter geht's mit dem Cajun-Sänger, der bisher als erster weltweiten Ruhm ernten konnte, der als John Allen Guillot, 1938 geborene Johnny Allen. Mit 20 wagte er den Sprung in die Studios von New Orleans, wo er seine Cajun-Musik mehr und mehr mit Rhythm and Blues und sogar Pop mischte. Hier ist er jedoch in einem kurzen Ausschnitt mit ursprünglichen Cajun, Juju Man. Quella vita da lì alle pour une chagrin, à la patte du sentinelle, comme la couleur alla partita cinetto la culero da. Das waren mit Belton Richard und zum Schluss der Jambalaya Cajun Band zwei weitere Größen der Swamp-Musik. Trotz der abgeschotteten Kultur sind die Umwälzungen in gesellschaftlicher und musikalischer Hinsicht auch an den Cajuns nicht vorübergegangen, auch wenn das bei den schrulligen Sumpfbewohnern alles ein bisschen länger dauert. Swamp Music in den 90ern, das ist etwa Musik wie die folgende von Buckwheat Zydeco, mit dem wir ja unseren Überblick über die Musik aus den Sümpfen vor gut zwei Stunden begonnen haben und mit dessen Hey Joe-Version wir auch aufhören wollen. Jimi Hendrix lässt grüßen. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal, sagt hier schon mal Rainer Blome. Where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going downtown to shoot my old lady, so I caught her messing around with another man. Going downtown to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. That ain't right. Hey Joe, I heard you shot your woman down, shot her downtown. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Got her down to the ground. Yes, I did. I shot her. You know, I caught an old lady messing around town. Yeah. I shot her. You know I caught my old lady messing around town. And I gave her the gun. And I shot her. Where you gonna run to now? Where you gonna go? Hey Joe, where you gonna run to now? Where you gonna go? Well, gee, I'm going way down south, way down to Mexico. Going way down south, way down, where I can be free. Ain't no one gonna find me. Ain't no hangman gonna, ain't gonna put a rope around me. No. Got to move on, got to get out of town. I mean like a split. Can you dig?